Die Kriegerorden in Mexiko und Peru sind den europäischen Nordischen und denen des Mittelalters fast genau nachgeahmt. Um in den Adlerorden und den Tigerorden eintreten zu können, mussten die jungen Anwärter zwischen 40 und 70 Tagen fasten. Unter den Mayas enthielten sich die Väter der Bewerber für eine gewisse Zeit des Geschlechtsverkehrs. Während der heiligen Feiern, wie die des Inti Praimi, fasteten die Inkas und das Volk und enthielten sich des geschlechtlichen Kontaktes. Unter den Inkas gab es keine Blutopfer wie in Mexiko. Es gab jedoch Opfer von Kindern als Huldigung für Inti, die Sonne, wie das Beispiel der gefundenen Mumie auf dem Gipfel des Berges El Plomo in Chile beweist. Die Übersetzung des indianischen Namens Paititi, Gran Paititi, die verzauberte geheime Stadt des Inka. Dies ist jedoch noch nicht ganz aufgeklärt. Auf jeden Fall scheint es zur letzten Periode des Verfalls des Imperiums zu gehören. Die Sonnenjungfrauen sind wahre Vestalinnen, hyperboreische Magierinnen königlichen Blutes, die ein Gelübde für ewige Keuschheit ablegten. Sie waren die Gemahlinnen der geistigen schwarzen Sonne, lebten in Klausur in besonders dafür umgrenzten Orten. Einer davon wird die Zitadelle von Machu Picchu auf dem Gipfel des Berges gewesen sein, den die Spanier nicht kannten. Sie unterhielten das heilige Feuer, das zum Fest des Inti Praimi entzündet wurde, wie es die friesischen Mütter taten. Außerdem webten sie die Kleidung für den Inka und bereiteten das Brot und den heiligen Trank, die der Inka zum magischen Abendmahl des Inti Praimi und Uma Raimi benötigte, das so etwas wie das Abendmahl der 5M in der tantrischen Magie ist. Nach Sarmiento de Gamboa konnten die Sonnenjungfrauen nur dann aus ihrer völligen Enthaltsamkeit treten und ihre Jungfräulichkeit verlieren, wenn der Inka sie begehrte. Die Zeremonie des Durchstechens der Ohren des jungen Inka nannte man Guarachico. Es war eine Art Ritterinvestitur. Wenn ihm zum ersten Mal die Haare geschnitten wurden, verband man damit auch einen zeremoniellen Ritus, genannt Rutuchico. Mit den Ayuskai wurde die Geburt des Infanten begangen. Wenn das junge Inka-Mädchen zum ersten Mal ihre Periode bekam, wurde die rituelle Zeremonie Kikuchiko, genannt erste Blüte, gefeiert. Der rituelle Tanz mit langen Gewändern aus Purpur war der Kapat Raimis. Die Farbe des Inka war die des Regenbogens. Sehr interessant waren die symbolischen Attribute der Macht, die der Inka trug. Sehen wir sie uns an. Ein goldener Becher, genannt Topakusi, ein Zepter aus Gold, eine Art Stab, der ihn zur Entdeckung der magischen und elektrischen Zonen der Erde und des Luftraumes befähigte und ihm gestattete, das Serpentinenfeuer oder den Puls des Drachen der alten Chinesen zu lokalisieren, wie die Geomantiker, die Wünschelroutengänger und die ägyptischen Pharaonen, die auf diesen Wasseradern ihre Tempel und Paläste, ihre Gräber und die Verstecke ihrer Schätze einrichteten. Einer ähnlichen magischen Technik folgend, nagelten die Hyperboreer ihre Dolmen und Menhire. Auf diese Weise wurden in Zentralamerika auch Statuen aus Lava an neuralgischen Punkten der Erde errichtet. Vermittels dieser Stäbe oder magischen Gärten ist es möglich, das unterirdische Wasser, die tellurischen Strömungen, die Gold- und Silberadern festzustellen und auch auf die psychischen Zonen des Planeten einzuwirken. Moses hat in der Wüste Wasser aus einem Stein fließen lassen, nachdem er sich des Stabes des Pharao bemächtigt hatte. In Wirklichkeit hat er nichts anderes getan, als den verborgenen unterirdischen Strom damit zu entdecken. In Das goldene Band erzähle ich, dass ich diese Wünschelroutengänger in Österreich sah. Der Bernstein, den die Friesen Jutten nannten, eignete sich zur Auffindung der magnetischen, irdischen Strömungen, sogar wenn man ihn als Pendel über geografische Karten einsetzt. Der Inka besaß auch eine Art Stab aus Federn in den Farben des Regenbogens, genannt Sunturpaucar, sowie einen sinnbildlichen Hammel aus weißer Farbe, den Napa. Außerdem besaß er einen Vogel, einen Raben. Sarmiento de Gamboa nannte ihn Indi und glaubte, dass es ein Falke war. Es war Alcamari, Cora Kenke, zweifellos Wotans Raben und die des Königs Barbarossa, Hugin und Munin, auch Garuda von Vishnu, ein magischer Vogel im wahrsten Sinne des Wortes. Nach dem Tod des Inka erbte sein Nachfolger alle diese Machtattribute. Was nicht vererbt wurde, weil es das eigene Kennzeichen eines jeden Inka war, war sein Dämon, sein unsichtbarer Guru oder alter Ego, der ihn von der anderen Welt aus führte, der Guaoki, eine Art steinernes Idol, das der Inka ausgewählt hatte und mit dem er sprach und sich beriet, genau wie mit seinem Vogel. Der Inka hörte die Stimme des Gedächtnisses seines reinen Blutes. Diese drei planten somit Kriege und Eroberungen, reisten durch diese und andere Welten, die geheimen Wege auf der Erde und im Himmel entdeckend. Der Guaoki ging mit dem Inka ins Grab. Etwas Ähnliches, jedoch nicht so imperialistisch ausgearbeitet, besaßen die Rothäute, welche behaupteten, dass ein Mensch kein göttlicher Mensch ist, solange er keinen unsichtbaren Führer in der anderen Welt hat, seinen Totem. Der Guaoki war auch der wahre Sohn des Inka, Sohn des Menschen, sein Eidelon, sein Karma-Rupa, sein Astralkörper. Als Manco Capac im Alter von 144 Jahren stirbt, laut Sarmiento, hinterlässt er die Zeichen der Macht seinem Sohn Kinchirika, sein Indi, sein Topayauri, sein Napa und sein Suntur Pauka, als dem legitimen Nachkommen des Ailios oder Geschlechtes. Doch sein Guaoki geht mit ihm, besser gesagt, der Inka geht mit seinem Guaoki. Der Legende nach hat sich Manco Capac in eine Steinstatue verwandelt und wird in Indikancha, das Haus der Sonne, verehrt. Im Jahre 1559 wurden beide in der Ortschaft Bimbilla in der Nähe Cuzcos von dem Richter Ondegardo gefunden. Jedoch hat man in Wahrheit nie erfahren, was aus seinem Körper geworden ist, und nur seine verehrte Statue gefunden, die die Inkas und ihre Nachfolger zu den Kämpfen trugen. Der Guaoki des Inka Kinchiroka, seines Nachfolgers, des Nachkommen Panakaka, war ein Geist aus Stein mit der Gestalt eines Fisches. Er wurde mit seiner Statue durch den Lizentiaten Polo gefunden. Die Inkas hatten außerdem ihre bevorzugten Magier, die sie unter den Amautas, einer Priesterkaste, wie der der Eumolpiden in Griechenland aussuchten. Der Inka Topa ließ sich vom Magier Antarki begleiten, der ihn bei seinen Eroberungszügen beriet.